mich, da komm ich, da wirst du ein Wachgewehr. Komm mich, da komm ich, da wirst du ein Wachgewehr. Ich tönne ab, ein Hater kommt und bin nur mein Guap, bin nur mein Schwanz. Ich mach kein Kompromiss und wir finden an dem Bach. Kill in der Nacht, Killer am Tag, Killer die dummen Hater. Ich hab am Platz bei Major. Du hast einen Kante, du Kack, yep, denn du liegst im Bach. Jeder, der mich hatet, ist ein homophober Spaß. Du bist in der Bach, wir frustrieren in der Nacht. No homies, aber wenn ich deinen Vorweg, sag mal ehrlich, dann gefällt dir das auch. Also warum hättest du laut? Why? Komm mich, da komm ich, da wirst du ein Wachgewehr. Komm mich, da komm ich, da wirst du ein Wachgewehr. Sei keine Snitch, du kriegst ein Stich in deinem Bauch. Du mein Hater, sei ehrlich, ich bin wirklich der Erste, der hier was taugt. Brauch mein Kraut, du kriegst ein Shot mit der Gap. Du hast kein Sweat, mach nochmal ein Stich. Und dein Kopf ist weit weg. Brett, brett, du bist in Gefahr, Atze. Klar, Sache, ich komme mit Tarmaske. Komm in meine Script und ich klau dir deine Barkarte und die von der Sparkasse. Sorry, ist nur eine Maßnahme. Für den Training, weil ich verliebt und klau dein Lied. Du bist in Rage. Komm mit mich, da wirst du ein Wachgewehr. Komm mit mich, da komm mit da wirst du ein Wachgewehr. Hater, gib ein Dislike auf YouTube, schreib einen dummen Kommentar. Ich steck dich bis zum Blutspucks und gebe einen dummen Kommentar. Komm mal klar, du Nudelsohn, als wär mein Satz war korrekt, yo. Komm mal klar zu nah und du kriegst den Shot mit der Gap.